Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im DDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, und da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 1 Uhr nachts, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ja, was heißt das? Das heißt, dass ihr mich heute wieder ganz einfach anrufen könnt, ohne bestimmte Themenvorgabe, von uns aus. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Nummer, kostenfreie Faxnummer, ebenfalls 0800 5678 110. Oliver ist dran, Oliver ist 19. Guten Morgen. Ja. Morgen. Hallo Oliver, wir kommen schon stolper. Hallo Oliver. Morgen. Was ist dein Thema? Also letzte Woche Montag ist mein Bruder mit 7 Jahren an Herzversagen gestorben. Letzte Woche Montag? Ja. War der Junge, war dein Bruder schon sehr lange krank oder war es plötzlich? Der hatte von Geburt an einen Herzfehler, also die rechte Herzkammer, die funktionierte nicht richtig. Mhm. Und ist operiert worden und jetzt letzte Woche Montag ist er dann gestorben. Mhm. Er ist 7 Jahre alt geworden, sagst du, und er hat von Geburt aus diesen Herzfehler gehabt. Wie sehr hat ihn denn dieser Herzfehler belastet in seiner Kindheit, in seiner frühen Kindheit und bis zuletzt dann auch bis zu der Operation? Also zuerst, bei der Geburt war er ganz blau. Mhm. Also man konnte richtig auf den Babyfotos sehen, dass kein Blut weiter durch den Körper kam. Mhm. Alles war blau und eine ganz komische Farbe. Ja. Und der ist operiert worden, kurz nach der Geburt. Ja. Und ist dann auch einigermaßen wieder auf den Damm gekommen. Mhm. Der hat teilweise auch Fußball mitgemacht. Das heißt, er konnte ja ganz normal, also relativ normal leben. Richtig. Mhm. Sofort. Durfte zwar nicht fetthaltig essen, aber es ging. Und wie kam es jetzt zu dieser dramatischen Verschlechterung? Also die Ärzte sagen, das war Herzversagen, weil er irgendwie auf irgendwas allergisch reagiert hat. Mhm. Und urplötzlich nachts ins Bett abends ins Bett gegangen und morgens nicht mehr aufgestanden. Mhm. Das heißt, er ist dann zu Hause bei euch gestorben? Richtig, ja. Mhm. Wann war jetzt diese letzte Operation? Die letzte Operation war kurz nach der Geburt. Ach, die war, also es gab nur eine Operation? Es gab nur eine Operation, ja. Mhm. Wer hat ihn gefunden? Meine Mutter. Mhm. Warst du da noch im Haus? Nee, ich wohne bei meiner Oma. Ach so. Mhm. Und mein Bruder wohnte bei meiner Mutter. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Das war eigentlich relativ gut. Ich habe mich mit dem wunderbar verstanden. Wenn er Probleme hatte, jetzt in der Schule oder so, ist er immer zu mir gekommen. Mhm. Und mir fehlt das einfach jetzt. Mhm. Und das war ja auch gar nicht zu erwarten, wenn er jetzt eine ganz schwere Krankheit gehabt hätte, wo man mit dem Tod rechnet. Dann geht man vielleicht anders damit um, wenngleich das auch sehr schwer ist. Aber als mit so einer plötzlichen Unglück. Mhm. War es dein einziges Geschwister? Ja. Mhm. Also, letzte Woche Mittwoch war auch die Beerdigung. Mhm. Wie war das für dich? Grausam. Mhm. Im Grunde genommen habe ich mich selbst beerdigt. Mhm. Ja. Hast du so einen Kontakt zu deiner Mutter, dass du mit deiner Mutter darüber reden kannst? Oder ja, weniger. Weniger? Mhm. Weniger. Mit wem sprichst du überhaupt darüber? Mit meiner Freundin. Mhm. So. Die ist die Einzige, mit der ich mich unterhalten kann. Mhm. Warst du jetzt nach der Beerdigung auch nochmal im Grab? Ja, ich bin eigentlich mehr oder weniger täglich da. Mhm. Was gehen dir dann so für Gedanken durch den Kopf, wenn du alleine an seinem Grab stehst? Mhm. Ja, ich denke eigentlich nur an die schönen Dinge, die ich dann erlebt habe. Mhm. Also, wenn ich gesehen habe, wenn er schwimmen war und alles, die Bilder, die sehe ich immer wieder vor mir. Mhm. Glaubst du an ein Leben irgendwie an eine Weiterexistenz nach dem Tod? Glaubst du, dass er irgendwo ist? Ja. Hm. Ja. Also für mich ist der Tod nicht irgendwie was definitiv, was danach zu Ende ist. Hm. Danach kommt irgendwas. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du, ihr seid ja nun viele Jahre auseinander, dass du schon so eine besondere Rolle auch in seinem Leben gespielt hast. Als der große ältere Bruder, das war, er war sicher auch sehr stolz auf dich. Und du hast ja gerade selbst erzählt, dass er auch viel mit dir gesprochen hat, über alles Mögliche. Mhm. Mhm. Reichte das aus jetzt, dieses Reden und Sprechen mit deiner Freundin? Ich bin also auch noch bei einem Psychologen. Mhm. Weil ich werde damit nicht fertig. Mhm. Bist du jetzt durch deine eigene Initiative nach dem Todesfall dorthin gegangen? Ja. Mhm. Also meine Freundin sagte auch, du brauchst professionelle Hilfe. Mhm. Die habe ich dann auch in Anspruch genommen. Mhm. Ich glaube, Oliver, das ist immer ganz gut, wenn man einen sehr lieben Menschen verloren hat. Dass man sich immer wieder vor Augen führt, wie dieser Mensch es gerne sehen würde, wie man lebt. Ich glaube, dass einem das zumindest ein bisschen Hilfe geben kann und Unterstützung geben kann. Das ist ja jetzt auch alles ganz frisch und das ist auch normal, dass du sehr traurig bist und sehr trauerst. Aber so auf Dauer gesehen, hätte dein kleiner Bruder, wenn er ein bisschen älter geworden wäre oder von wo aus er dich jetzt auch beobachten kann vielleicht, möchte er natürlich, dass du ein gutes Leben führst und dass du dein Leben nicht auch aus Trauer heraus kaputt machst. Mhm. Aber deswegen finde ich schon sehr richtig und auch sehr gut, dass du dir jetzt jemanden gesucht hast, der dir hilft dabei, wenn du es allein nicht schaffst. Das ist sicher der richtige Weg. Mhm. Möchtest du mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte reden? Ich habe ja einen Psychologen. Ich weiß nicht, ob das dann noch was bringt. Ja, ich biete es dir nur an. Wenn du nicht möchtest, dann... Lassen wir es dabei, ja. Also von dieser Stelle aus spreche ich dir mein herzliches Beileid. Danke. Und denk mal immer so daran, was er gerne gesehen hätte, wie er dich gerne sehen würde. Ich glaube, so ein bisschen, wie gesagt, hilft einem das. Mhm, mach ich. Alles Gute, mein Lieber. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Meine Telefonnummer, wenn ihr mit mir reden wollt. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich Christian. Hallo Christian. Ja, hallo. Du bist 14 Jahre alt. Ja, ich bin 14. Was ist das Thema, weswegen du angerufen hast? Ja, also ich stottere seit ungefähr 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Ja. Wie kommt das seit 4 Jahren? Warum, ist da was passiert? Nee, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das fing auf einmal waren wir auf einem Spaziergang, haben geredet, mein Vater und ich. Mhm. Und auf einmal konnte ich ein Wort nicht mehr richtig aussprechen. Mhm. Wobei du im Moment ja noch ganz normal redest, habe ich den Eindruck. Ja, das ist nur in manchen Situationen so. Mhm. In welcher Situation ist es denn so? Ja, eigentlich mit allen möglichen Worten. Hallo? Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Nee, ich meine, in welchen Situationen du stotterst? Wann ist es besonders schlimm? Besonders schlimm ist es bei meinem Vater und... Bei deinem Vater, wenn du bei deinem Vater bist? Ja. Mhm. Warum ist es da besonders schlimm? Das weiß ich auch nicht. Hast du Angst vor deinem Vater? Bekannte sagen mir, dass das ist, so ist, weil ich da unter Druck stehe. Mhm. Bei ihm. Hast du ein bisschen Angst vor ihm oder großen Respekt? Ja. Warum hast du Angst vor ihm? Ja, ist manchmal sehr, er ist sehr reizbar, mhm. Ist mal sauer und das kann man auch verstehen, weil wir leben alleinerziehend, mhm. Mit einer Zwillingsschwester und mir. Ja. Und hat seine Arbeit und hat sehr stressig in so Leben. Also ihr beide, die Zwillingsschwester und du, ihr lebt bei eurem Vater? Ja. Mhm. Schlägt er dich auch oder euch schon mal? Ja, nur wenn er reagiert. Aber das ist nicht regelmäßig. Vielleicht einmal im Jahr oder so. Aber man hat schon Angst davor. Es kann vorkommen. Ja. Mhm. Wenn das vorkommt oder vorgekommen ist, wie heftig war das dann? ja, hat schon wehgetan, aber nicht so, dass ich jetzt im Arzt müsste oder so. Also war noch auszuhalten. Wie ist es in der Schule? Ja, in der Schule ist das so, wenn ich mich selber melde, dann kann ich mir die Sätze so umstellen, dass ich sie auch aussprechen kann. Und wenn ich irgendwas vorlesen muss, dann komme ich auf einmal ins Stocken und dann ist es daran zu Horror eigentlich. Also wenn du in der Schule ganz normal dich so äußerst zu irgendetwas, eine Antwort gibst, dann ist es nicht so. Nee, dann nicht. Ist es nur, wenn du vorliest? Ja. Also. Weil dann kann ich mich nicht drauf einstellen. Ja, eigentlich könnte man ja denken, das ist einfacher vorzulesen, als so frei zu formulieren. Aber nun gut, das ist bei dir eben so. Ja. Also in der Schule, wenn du vorliest, stotterst du und manchmal oder öfter, wenn du mit deinem Vater zusammen bist. Ja. Ich bin ganz baff, Christian, weil du jetzt im Moment völlig normal redest. Und du redest hier vor so vielen Menschen. Und du redest toll. Ja? Ja, na klar. Ja, ja, merkst du auch selbst. Das ist ganz normal. Du antwortest mir doch völlig normal. Ja. Hast du denn irgendwelche schlechten Erlebnisse mit Schülern schon gemacht, mit Kameraden? Mit was? Mit Mitschülern, dass die dich irgendwie blöd angemacht haben. Ja, vor 2 Wochen war das. Da haben die mich in Lateinstunde extrem darüber, also die haben es darüber lustig gemacht. Und ich war fast am Heulen, hab mir aber nichts anmerken lassen. Aber in der Tanzstunde gibt es doch nicht viel zu reden. Ist es doch gar nicht aufgefallen. Die haben das noch gewusst aus anderen. Ach so. Verstehe. Und wie reagierst du dann darauf? Schwierige Situation, ja. Ja, gar nicht. Ich gucke an die Tafel mit meinem Heft und gucke interessiert zum Lehrer oder lass mir nichts anmerken. Nee, ich meine in der Tanzstunde. Wie hast du denn da dann zurück reagiert? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also du lässt es dann über dich ergehen, wenn die irgendwas sagen oder dumme Sprüche machen. Ja. Du hast gerade gesagt, du mit deiner Zwillingsschwester lebst alleine bei deinem Vater. Wo ist eure Mutter? Die lebt in einer anderen Stadt und die kenne ich auch nicht. So als ich 2 Jahre alt war, haben die sich getrennt. Und die hat nie Kontakt zu euch gesucht? Ja, das weiß ich nicht. Also mein Vater erzählt viel Schlechtes über die, ich höre von Bekannten aber auch Gutes und über meinen Vater Schlechtes. Und er meint sowieso keinen Kontakt, aber eine Bekannte hat mal versucht, das zu vermitteln. Ist aber nicht geklappt und ich weiß nicht, was sie über uns denkt. Also du hast ihn nie gesehen im Klartext? Du bist ja nur 14 Jahre alt, schon nicht neugierig darauf, deine Mutter mal kennenzulernen? Ja doch, klar, nur mein Vater, der will das bestimmt nicht so gerne sehen. Weil er erzählt sich vielfältig über die. Wenn sie 18 sind, kommt schon mal der Anfang. Jetzt haben wir aber einen heftigen Rauscher in der Leitung. Pass mal auf, Christian, was das Stottern angeht, da würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen drüber redest. Ich glaube, dass man das gut in den Griff kriegen kann bei dir noch, weil es so kaum merkbar ist. Ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt jetzt in dem kurzen Gespräch, das wir geführt haben. Immer so ein bisschen, aber wirklich nur so ganz am Rande. Ich glaube, dass man das vielleicht durch ein paar gezielte Maßnahmen, die sie dir gleich mal erklären wird, vielleicht in den Griff kriegt. Ja, okay. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt wollte er wahrscheinlich im Autogramm sagen, kriegst du auch. Tanja! Wer ist dran? Hier ist sie. 29. Hallo, Tanja. 29 Jahre alt? Ja, genau. Und jetzt bei mir in der Leitung, am Telefon. Ja. Um was geht's? Also es geht um meinen Freund. Wir sind jetzt 3,5 Jahre zusammen und ich wusste schon vorher, dass er Frauenkleider trägt. Und ja, war eigentlich auch nie ein Problem für mich. Und jetzt hat sich das aber so zugespitzt, dass diese Phasen, wo er Frauenkleider trägt und wirklich auch eine Frau sein will, eben immer häufiger und länger werden. Lebt ihr zusammen? Ja. Wann hat er so, oder wie oft hat er bisher denn Frauenkleider getragen? Das waren ja unregelmäßige Abstände. Kann sein, einmal im Monat, dann nur alle 2 Monate. Ja. Und wo hat er sie denn getragen, bei euch zu Hause? Bei uns zu Hause. Und letztes Jahr zum ersten Mal ja in der Öffentlichkeit, wobei da waren wir in einer Großstadt und hat uns auch niemand gekannt. Und dann, also wenn ich mir das so vorstelle bei euch zu Hause, dann sitzt ihr beiden Frauen, in Anführungszeichen, ne, beide Frauen, stimmt ja nicht, in Kleidern und in Pumps oder weiß ich was da und guckt Fernsehen. Ja, oder macht er den Haushalt oder so, ja. Mhm. Ist dir das nicht ganz merkwürdig, wenn dein Freund, dein Mann, dann mit Frauenkleidern da rumturnt? Nee. Turnt dich das nicht ab? Nee, es turnt mich weder ab, noch turnt mich's an. Mhm. Es ist dir völlig wurscht? Es ist mir nicht wurscht, es ist okay einfach. Zieht er deine Sachen an oder hat er sich für sich... Er hat eigene. Wie kauft er sich die denn ein? Die haben wir meistens über den Secondhand eigentlich. Ach so. Also ihr geht nicht zusammen in ein Kaufhaus und probiert an und so, das macht ihr nicht? Er probiert sie nicht im Kaufhaus an. Er hat sie in meinem Secondhand-Laden anprobiert. Mhm. Aber normalerweise schätzt er einfach ab, ob es passt oder nicht. Mhm. Schminkt er sich auch? Ja, klar. Er schminkt sich und was macht er mit den Haaren? Perücke? Nee, er hat längere Haare von dem. Da fällt es gar nicht so auf. Hast du zu ihm, wenn er als Frau neben dir sitzt oder in der Wohnung irgendwas macht, genauso kannst du dich mit ihm so befassen, körperlich auch? Nee. Das nicht, du kannst ihn nicht anfassen. Ein ganz normales Verhältnis hast du dann nicht zu ihm? Nee. Aber, ja, wie gesagt, das ist eigentlich auch gar nicht so das Problem mit den Frauenkleidern, weil, wie gesagt, das geht schon seitdem wir zusammen sind. Darf ich noch kurz dazu fragen? Du hast gesagt, ihr seid 3,5 Jahre zusammen und du weißt es auch von Anfang an. Ja, der hat es auch schon früher gemacht. Mhm. Und das war dir da am Anfang auch egal, als du die Beziehung eingegangen bist? Ja, weil ich habe ihn nicht anders gekannt. Mhm. So, jetzt eskaliert es im Moment. Es eskaliert insofern, dass er eben im Moment eben immer wieder sagt, dass er jetzt eigentlich wirklich gern richtigen Busen hätte und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, dazu kommt eben auch noch, also ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Ja, was von der Art von Sexualität er jetzt eigentlich mag oder liebt, weil also es kommt dazu, dass er masochistisch ist, dass wir auch so, ja, würde ich sagen, nicht richtige SM-Spiele haben, aber ja, schon auch die Richtung. Was ich aber eigentlich nur sagen wollte, ist, dass, also ich wollte eigentlich auch gar nicht anrufen. Mhm. Ach so. Lieber gehabt, dass er anruft, aber er hat sich nicht getraut. Sitzt er denn neben dir? Ja. Und er möchte nicht mit mir reden? Doch, jetzt schon. Jetzt schon? Ja, dann gib ihn mir doch mal. Wie heißt er denn? Wie heißt er? Joachim. Joachim. Ja. Ja, hallo Domien. Joachim, hallo. Wie alt bist du? Ich bin 28. 28. Das ist aber sehr schön, dass du jetzt zustimmst, dass wir miteinander reden können. Ja, jetzt geht's schon. Du hast am Anfang Bedenken. Ja, ja. Mhm. Jetzt hat ja die Tanja gerade ein bisschen was erzählt. Du hast das ja mitgehört. Ja. Und sie macht sich jetzt im Moment Sorgen, so habe ich es verstanden, weil sich das Ganze doch extremer entwickelt. Erzähl es doch mal aus deiner Sichtweise, aus deiner Warte heraus. Ja, also für mich ist es so, dass ich mit Frauenklamotten anziehe, das habe ich wirklich schon seit meiner Kindheit, also mit 4, 5 Jahren ging das schon los. Und war bisher eigentlich auch immer kein Problem, das ist es eben so, wie sie sagte, dass ich mittlerweile immer mehr wirklich Frau sein will. Mhm. So, also das drückt und drängt mich ziemlich stark. Also würdest du, ich möchte sehr vorsichtig sein mit dem Begriff, würdest du sagen, dass du in eine transsexuelle Identität tendierst? Ja. Mhm. Und das ist eine neue Gewissheit für dich, eine neue Ahnung. Vorher war es eher was Spielerisches? Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, die Ahnung wird eben immer stärker. Mhm. Das heißt, dass du zunehmend deinen männlichen Körper eigentlich ablehnst. Ja. Und auch keinen Spaß an deiner jetzigen männlichen Sexualität hast. Ja, im Moment, gerade also das sind immer so Phasen, wo ich dann so stark Frau sein will. Und die ist im Moment so. Und da habe ich dann ziemlich wenig Spaß an meiner männlichen Sexualitätenrolle oder wie auch immer. Also die Idealvorstellung im Moment oder stellenweise manchmal wäre, dass du wirklich rundherum eine Frau wärst. Ja. Ja. 28 Jahre sagst du, ne? Bist du? Ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, und das habe ich gerade ja auch so ein bisschen herausgehört schon bei Tanja, dass das eure Beziehung ist schon beginnt zu belasten. Ist das so? Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Was machst du vom Beruf? Erzieher. Erzieher. Mhm. Hast du dir jetzt mal oder auch zusammen mit Tanja Gedanken gemacht, wie sich das... Da ist ja eine Entwicklung im Gange. Ja. Ne? Offensichtlich. Ja, wir überlegen, also es ist für sie klar, dass sie mit mir als Frau dann nichts mehr anfangen können. So. Und die andere Seite ist eben die, dass ich sie lieb, wirklich sehr und auch sehr treu bin. Und ja, sie auf jeden Fall auch nicht verlieren möchte. Also bei dir wäre das so, denken wir es jetzt mal in der Konsequenz durch. Nehmen wir an, du hättest einen weiblichen Körper, dann wärst du eine lesbische Frau. Ja, wenn die Beziehung dann weiter besteht, ja. Also ich muss noch weiter denken, wenn die Beziehung zu Ende geht und ich trotzdem durchziehen würde, dann würde ich, denke ich, schon einen Mann haben wollen. Ach so, also als Frau würdest du dann auch schon gerne eine Sexualität erleben mit einem Mann? Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du Erzieher bist. Macht dir das irgendwelche Probleme in deinem Job? Nee, weil mein Job ist Job und da bin ich eisern, da bin ich Mann. Das hältst du auch ganz raus und das weiß ja auch sonst keiner. Nee. Weiß es eigentlich nur deine Freundin? Nee, es wissen meine besten Freunde so auch. Also ich bin zeitweise dann auch sehr feminin. In meiner Art her kriege ich dann gesagt von denen, die mich dann eben öfter sehen. In den kühnsten Überlegungen, in den kühnsten Träumen, findet da so etwas statt wie der Gedanke, ich werde oder will mich vielleicht sogar operieren lassen? In den kühnsten Träumen ja. Ja. Wobei die Realität dann doch, also stelle ich mir dann schon so vor, dass ich eben in Richtung Frau gehe, mit Hormonen und allem drum und dran, aber mich nicht umoperieren lassen. Warum ich da so denkweise natürlich. Das, was du gerade gesagt hast, auch über deine Sexualität und die Beziehung zu Tanja, muss für Tanja ja schon ernüchternd sein. Denn, ziemlich schlimm. Ja, ne? Ich Habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht gemeinsam euch mit einem Therapeuten mal zusammensetzt? Oder du auf jeden Fall alleine? Also ich auf jeden Fall. Also legt mir schon sehr lang nahe und will ich auch machen, dass ich da halt auch irgendwie den Absprung nicht. Also das Problem ist natürlich in deinem Fall, dass du auf einen Therapeuten treffen musst, der mit dieser transsexuellen Problematik befasst ist. Ja, genau. Wenn du möchtest, können wir dir vielleicht, was in unserem Rahmen möglich ist, dir da ein paar Informationen übermitteln oder ein paar Adressen und Telefonnummern. Wenn du das gerne möchtest, dann würden wir dich gleich nochmal anrufen, eine Psychologin, und die kann dir das dann vermitteln. Ich glaube auch schon, dass du das machen musst. Ich glaube, dass du diese Verwicklungen, die du da jetzt allmählich hineinwächst oder die sich da ergibt, dass du die alleine gar nicht schaffst. Ja, definitiv. Also mittlerweile merke ich, dass es einfach zu viel wird von Oder eben auch begleitet von Gesprächen in einer Selbsthilfegruppe. Das wäre vielleicht auch mal eine Überlegung. Ja. Ja. Also Joachim, wir rufen dich jetzt nochmal an und versorgen dich mit den nötigen Informationen. Jo, vielen Dank. Alles Gute. Kann ich nur ein Autogramm für die Tanja haben? Ja. Lieber anzurufen. Wenn wir gleich dich anrufen, schreiben wir die Adresse auf. Und herzlichen Gruß an Tanja. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.24 Uhr und 45 Sekunden. Ich würde sagen, das ist so eine ganz schöne Zeit für eine ganz kleine Postecke. Wir machen heute mal so zwei kleine Postecken. Ich will euch doch mal ein bisschen was vorlesen, was hier so gekommen ist. Repräsentativ oder auch nicht repräsentativ für all die viele, viele, viele Post, die hier mal ankommt bei uns. Die Dora, die nette Dora aus 02171 hat mir gefaxt und hat geschrieben, hallo Domian, das Geweih, das du am Montag uns gezeigt hast, sie meinte die Woche davor, ist wahrscheinlich von einer Giraffengazelle aus der ostafrikanischen Savanne. Ich will es euch doch nochmal zeigen. Ich habe diesen Oschi, dieses spektakuläre Geweih oder Gehirn nochmal hier hergelegt, was ich geschickt bekommen habe von einer sehr aufmerksamen Zuschauerin. Ist ja schon doll, ne? Also ich wusste nicht, was es ist. Dora meint ostafrikanische Savanne. Kann sein. Vielen Dank für den Hinweis. Dann schreibt Helga aus Duisburg: Lieber Jürgen, anbei schicke ich dir ein Bild unserer Katze Susi. Sie ist genau wie ich ein Fan deiner Sendung. Fast jeden Abend sitzen wir zwei zusammen und sehen deine Sendung. Und dann hat die Helga mir ein Foto gemacht. Da hat sie unsere Sendung, mich fotografiert. Und die Susi sitzt tatsächlich oben auf dem Fernseher. Und es geht hier weiter im Schreiben. An der fotografierten Sendung hat unsere Susi allerdings keinen Gefallen gehabt. Etwas hat ihr nicht gefallen. Sie schlug mehrmals mit der Pfote auf den Bildschirm. Warum, hat sie uns nicht verraten. Also hier ist nochmal das Foto mit Susi obendrauf. Das müssen die Radiohörer sich jetzt einfach mal vorstellen. Ein Fernseher mit einer Susi, sprich mit einer schönen Katze. Ja, also wir haben jetzt darüber nachgedacht, was kann da geschehen sein. Und wir haben recherchiert, mit wem ich gesprochen habe in dieser Sendung. Und ich habe in dieser Sendung mit einer süßen Maus gesprochen, die Telefonsex macht. Und ich glaube, das konnte die Susi nicht leiden und daher ihre Reaktion. So, hier haben wir noch was, das machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Manuela. Manuela ist 25 Jahre alt. Manuela. Ja, hallo Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich im 7. Monat schwanger bin. Ja. Und der Vater weiß das auch. Und hat am Anfang eigentlich auch mehr oder weniger dann dazu gestanden. Aber die Mutter, die wusste das nicht von ihm, die Mutter. Mhm. Und ich kenne die Mutter auch, weil ich war vor 7 Jahren schon mal mit ihm zusammen und sie mag mich also nicht besonders. Mhm. Und ich habe ihr das dann gesagt, auf Raten hin von meinen Eltern, habe sie angerufen und habe ihr das gesagt, weil es ja auch irgendwo dann doch eine Belastung für mich war. Und sie hat halt so reagiert, dass sie den Umgang mit mir verboten hat, ihrem Sohn. Wie alt ist denn der Sohn? 27. Und ja. Der Sohn wohnt noch zu Hause? Nein, er wohnt nicht zu Hause. Aha. Naja, und sie hat also... Darf ich fragen, warum dir überhaupt so viel gelegen war daran, dass sie das erfährt? Warum hast du die angerufen? Ja, weil sie in diesem Krankenhaus, wo ich dieses Kind entbinden möchte, arbeitet. Aha. Mhm. Und gut. Ja. Aber selbst das ist ja noch kein Grund unbedingt, dass sie das erfahren muss. Entscheidend ist ja der Vater und wie der dazu steht. Ja, natürlich, aber es war halt auch eine Belastung für ihn, weil ich habe mir immer anhören müssen, es darf keiner wissen, meine Mutter nicht, die schmeißt mich raus, die entehrt mich und weiß ich nicht. Warum darf das denn keiner wissen oder durfte das keiner wissen? Warum durfte die Mutter das nicht wissen? Weil er wahrscheinlich in einer Beziehung ist oder war. Ach, das weißt du gar nicht genau. Jetzt sind sie nicht mehr zusammen, nein. Aber er war damals in einer Beziehung. Von der du nichts wusstest. Doch, ich wusste das. Mhm, mhm. Doch, und das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe ihn vor 7 Jahren kennengelernt und bin wegen ihm hier auch hier hingezogen. Mhm. Und ich bin vor 7 Jahren schon mal schwanger gewesen von ihm und habe dieses Kind nicht bekommen, aufgrund, weil ich, wie gesagt, gerade erst hier wohnte und ich hatte noch nichts und ich war auch noch ein bisschen jung. Und Und dann habt ihr euch wieder auseinanderentwickelt. Ja. Das ist auseinandergegangen. Ja. Aber dann fing es wieder irgendwie ein bisschen an. Ja, ja, es war eigentlich, in Kontakt war immer. Ich war in der Zeit auch zwischendurch verheiratet und habe einen Sohn bekommen von dem Mann und bin also alleinerziehend mit diesem Sohn. Mhm. So, und dann gab es wieder Kontakt zu dem Vater deines jetzigen zukünftigen Kindes. Ja. Aber du wusstest, dass er noch in einer Beziehung war und dass es da eine starke Mama gibt. Ja. Jetzt hast du die Mama angerufen. Ja, und? Genau. Wie war die Reaktion? Ja, sie sagte eigentlich, sie geht es ja eigentlich nichts an. Das wäre eine Sache zwischen ihrem Sohn und mir. Mhm. Und warum ich ihr das denn erzählen würde. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass er mir so Druck gemacht hat, dass ich nicht in dieses Krankenhaus gehen darf und dorthin nicht hingehen darf. Mhm. Und dass ich das mehr oder weniger halt auch verstecken soll. Mhm. Und das habe ich halt irgendwo nicht eingesehen. Mhm. Weil ich habe damals schon so reagiert. Ja. Und da habe ich gesagt, also nochmal, und es ist auch aufgrund... Und? Eine Krankheitsgeschichte, dass ich dieses Kind kriegen möchte, weil es das Letzte ist, was ich überhaupt kriegen werde dann. Nun, wie hat dann die Mama darauf geantwortet? Naja, sie hat wohl ihn dann angerufen und hat halt nur gesagt, erstmal herzlichen Glückwunsch und sie hätte ihn ja immer gewarnt. Naja, und dann gab es wohl noch ein Gespräch etwas später mit ihm und daraufhin hat er mich halt dann angerufen und hat mir das gesagt, dass sie also den Kontakt mit mir nicht wünscht, dass er den hat und dass er sich entscheiden muss zwischen seiner Familie und mir. Ist die Familie also wohlhabend zum Beispiel? Nein, eigentlich nicht so, sag ich mal, normal, durchschnittlich. Also zu dir war sie noch relativ sachlich und freundlich, ja, und bei ihm hat sie gesagt, also entweder die oder genau, wir. Genau. Und wie hat er sich entschieden? Ja, für seine Mutter und seine Schwester. Für seine Mutter und die Schwester. Ja. Also hast du aber eine Flasche an der Backe, du. Ja. Mensch, wenn er mit 27 Jahren sich nicht traut, seiner Mama das zu sagen und sich dann noch von der Mama vorschreiben lässt, mit wem er Kontakt hat und dich jetzt und das Kind im Stich lässt, na Gratulation. Ja, und es geht halt, die Mutter hat mir halt durch ihn ausrichten lassen, dass wenn ich in dieses Krankenhaus gehe und das an die große Glocke hänge, wie sie das so schön sagt, dann könnte ich mich auf was gefasst machen. Was ist sie denn da? Ist sie da Ärztin? Sie ist OP-Schwester, ja, und zwar nicht in diesem Bereich, aber halt in diesem Krankenhaus woanders, in einer anderen Station. Könntest du dich auf etwas gefasst machen? Was soll uns das denn sagen? Ja, das weiß ich noch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich mir das so einfach sagen lassen soll von ihr. Ich meine... Es ist eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit. Andererseits überlege ich mir gerade, wie auch immer du jetzt reagierst, und wenn du sagst, egal, ich gehe dahin. Das möchte ich, ja, weil ich habe meinen ersten Sohn da bekommen und ich bin sehr zufrieden da. Und das ist eigentlich das Nächste von mir, wo ich wohne. Also das. Kannst du da stressfrei hingehen? Also jetzt mit dieser Drohung? Nö, eigentlich nicht. Aber ich möchte da gerne hin und es ist sehr gut da und ich bin da damals gut betreut worden. Und also die Leute, mit denen du es da zu tun hast, in dem Krankenhaus, die arbeiten nicht in der Nähe dieser Schwiegermutter? Nein, aber sie würden sie vom Namen her wahrscheinlich kennen, ja. Natürlich, also wenn du jetzt für dich entscheidest, das ist, ich fühle mich da gut aufgehoben, dann geh da hin. Ja, möchte ich auch. Nur ich weiß nicht, was dann passiert. Ach, ich halte das für einen Bluff. Was will sie denn machen? Sie hat halt nur gesagt, Vaterschaftstest muss gemacht werden. Das habe ich auch einverstanden. Kann ich auch von ihrer Sicht aus verstehen. Obwohl wir es im Prinzip alle wissen, wer es ist. Und da habe ich gesagt, ist in Ordnung. Sehe ich eigentlich gar kein Problem. Können wir gerne machen. Und aber dass er den Unterhalt, den muss er zahlen, das hat sie also auch gesagt. Das hat sie auch gesagt. Von daher, also das wäre schon. Aber ich frage mich, was ist denn das für eine Familie, wenn der 27-jährige Sohn so unter der Fuchtel von der Mutter steht? Das hat meine Mutter auch gesagt. Das ist ja grauenhaft. Wen hast du dir damals angelacht? In wen warst du da mal eben ehemals verliebt? Bist du denn eigentlich in denen immer noch? Sind da immer noch viele Gefühle im Spiel? Leider ja, eigentlich schon. Aber das sollte dich jetzt also hoffentlich ein bisschen ernüchtern. Natürlich, das hätte mich eigentlich damals schon ernüchtern sollen. Was für ein ja, aber guck mal, was für eine schlechte Charakterseite da auch zutage tritt, dass er sich das von der Mutter vorschreiben lässt und sein Kind im Stich lässt. Ja. Also Manuela, geh da bloß hin in dieses Krankenhaus. Das möchte ich auch, weil wir auch ein Gespräch hatten mit ihm. Also ich bin mit ihm zusammen zu meinen Eltern gefahren und wir haben da nochmal über die Sache gesprochen. Und er fing da schon an zu heulen, weil die Mutter auch sein Konto noch verwaltet. Also das war, Alter, wir haben ja mal dieselbe Mama-Söhnchen gehabt, da hätte ich wahrscheinlich ihn eine ganze Stunde befragen können. Ja. Hat er sich jetzt seitdem gar nicht mehr gemeldet, nachdem er dir das gesagt hatte? Nee, er hat es mir ausrichten lassen oder hat mir das gesagt, dass er sich also so entscheidet. Und hat also gesagt, leb wohl halt am Telefon und jeglichen Kontakt ist halt gestorben, weder anrufen noch Telefon, also und sehen und schreiben. Also darf ich jetzt überhaupt nichts. Ich muss also jetzt stillschweigend hier sitzen im Prinzip und das so für mich alleine jetzt. Ja, das ist traurig, aber es ist jetzt so, Manuela, sieh zu, dass du deine Kohle kriegst. Ja. Geh in das Krankenhaus, was du für richtig hältst und sei froh, dass du diese Leute nicht mehr am Hals hast. Ja, wahrscheinlich. Es ist zwar hart, das so zu sagen, aber es ist so enttäuschend und so verletzend, wenn ein gestandener Mann sich so verhält, da keine Gnade und kein Mitgefühl oder Verständnis. Und wenn da noch ein Funken ist von Hingezogenheit oder Liebe, macht dir das immer wieder deutlich, wie er dich jetzt behandelt. Und dann ist das vielleicht auch hilfreich. Das sehe ich ja auch alles. Das sehe ich auch und ich weiß es im Prinzip auch. Das dauert aber eine Weile, immer sowas verkraftet hat und verdaut hat und immer sowas richtig verinnerlicht hat. Das dauert halt eine Weile. Du musst es dir nur immer wieder vor Augen halten, das Üble und das, was er dir angetan hat. Naja, zumal er ja auch weiß, warum ich unter anderem dieses Kind kriegen möchte. weil es halt, wie gesagt, ich bin 25 und ich sag mal, ich bin noch nicht allzu alt und sag ich, noch ein Kind hätte ich immer haben wollen, zwar nicht unbedingt jetzt, aber irgendwann. Sag ich, und wenn das jetzt halt nicht mehr geht, dann nehme ich das natürlich mit. Schlussfrage noch an dich. Du bist im Moment aber alleinerziehend, ne? Ja. Ja, so hätte ich es auch verstanden. Mit meinem Sohn. Mit deinem Sohn. Ich wünsche dir für den Rest der Schwangerschaft alles Gute. Ja, ich wünsche dir eine fabelhafte Geburt und lass dich nicht von dieser Familienbande da klein kriegen. Nee, besser nicht. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.36 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 37 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Talkshow. Nein, nicht mit der WDR Talkshow, um Gottes Willen, nein, mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir frei, das heißt, wir haben kein bestimmtes Thema. Wir sind offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt kommt der kleine zweite Teil unserer Postecke. Einen Brief habe ich bekommen von Nicole aus Bünde. Und Nicole schreibt, hallo liebster Jürgen, ich schreibe dir, um dir zu sagen, dass ich dich sehr bewundere. Viele Leute, die ich kenne, sagen, Jürgen Domian ist ein Sexsymbol. Da du aber weder Schauspieler bist, noch deinen ganzen Körper im Fernsehen zeigst, habe ich mir gedacht, wie du wohl als Sexsymbol aussehen könntest. Da ich sehr gerne zeichne, habe ich mir die Freiheit genommen, dich zu zeichnen. Ich hoffe, es gefällt dir. Nun hat die Nicole mich als Sexsymbol, so wie sie sich das vorstellt, gezeichnet. Und das ist aber rausgekommen. Das zeige ich jetzt mal euch, den Fernsehzuschauern. Ist ja schon ganz schön, aber, liebe Nicole, der Pullermann ist ein bisschen dünn geraten, ne? Also so nicht. Aber sonst schon ein strammer, muskulöser Mann, so wie wir es wollen. So stellt ihr euch mich also vor. Dann haben wir eine Postkarte gekriegt von jemandem, der sich nicht nennen mag. Und der schreibt, Domian, das neue Jahr 2000 hat den Anfang genommen und du hast deine Scheißsendung wieder im Griff. Die heutige war wieder so eine. Das Thema, ich bin ein Feigling. Du, Domian, bist in meinen Augen auch ein sehr großer Feigling, da du nicht zum Bund gegangen bist. Und so weiter und so weiter. Das ist immer sehr schön mit diesen Postkarten, die harsche Kritik äußern oder gar Beschimpfungen formulieren. Die sind in der Regel, sind die ohne Absender. Und hier ist es besonders spaßig, weil es um das Thema Feigling geht. Und der Absender ist infolgedessen auch ein großer Feigling. Und sowas fliegt bei uns immer direkt in den Mülleimer. Ich kann da ja gar nicht drauf reagieren, selbst wenn ich das wollte. So, und so guter Schluss, weil es schön ist und Spaß macht. Die Zeitungsseite der Woche entdeckt in meiner doch recht gern gelesenen Zeitung Express, Kölner Express. Da gibt es ab und zu mal Rubrik Sprechstunde für die Frau. Und was lesen wir da als große Schlagzeile? Ich, könnt ihr das lesen? Ich bekomme keinen Orgasmus. Auf der gleichen Seite eine kleine Überschrift. Ich bin auf meine Freundin neidisch. Das ist doch sehr spaßig. Das war die Zeitungsseite der Woche. Und es geht jetzt weiter mit, was verstehe ich denn darunter? Prinz Michael und Thomas. Haben wir jetzt Karneval? Ja, hallo Domian. Alaf? Hellau oder was? Nein, Luvi Hellau heißt das hier. Luvi Hellau? Ja. Wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Lutherstadt Wittenberg, das liegt in Sachsen-Anhalt. Da gibt's Karneval? Ja. Entschuldige, ja. Die böse Frage, weil wir Rheinländer sind natürlich hier sehr arrogant, ne, und sagen, der große Karneval findet nur hier statt. Ja, stimmt, da neigen Rheinländer gerne dazu. Ja. Aber auch hier in Sachsen-Anhalt wird schon schön Karneval gefeiert. In Sachsen-Anhalt wird Karneval gefeiert. Könnt ihr denn in Sachsen-Anhalt beim Karneval auch so richtig die Sau rauslassen? Ja, klar. Wie? Und ihr seid wirklich Prinzen, oder wie? Ja, wir sind das erste schwule Karnevalsprinzenpaar Deutschlands. Hey! Ja. In einem, Moment, jetzt muss ich mal nachfragen, in einem normalen Karnevalsverein oder in heterosexuellen Karnevals. Das wäre spektakulär. Das haben wir ja nicht mehr geschafft hier im Rheinland. Ja, das ist richtig. Ich glaube, in Düsseldorf gab es. Ich glaube, in Düsseldorf gab es kürzlich, vor einigen Jahren, doch großes Theater, weil es einen bisexuellen Prinz gab oder so. Irgend sowas gab es. In Köln gab es ein Theater, weil die Jungfrau schwul war. Ja, hör mal, und das geht so einfach. Sind da nicht auch viele stockkonservative Leute in Sachsen-Anhalt? So wie hier eben auch? Ja, ich muss dazu sagen, Wittenberg ist die Stadt der Reformation, also wir sind eigentlich hier auch ganz locker so. Ja, aber die Evangelischen gehen ja mit dem Thema auch eben leider Gottes nicht so locker um, wie man sich das wünschen sollte. Ja, stimmt, ist schon ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, im Karneval wird eh alles nicht ganz so eng genommen. So sollte man es sehen, ja. Ja, richtig. Und ich merke auch so, in unserem Karnevalsverein, wir haben also spitzen Rückhalt und es macht richtig Spaß. Die möchte ich auch immer ganz kurz grüßen. Ja, klar, das dürft ihr auch. Als ihr intronisiert werden solltet, ja, ne, als der Vorschlag kam, wann kam der? Voriges Jahr wahrscheinlich, ne? Der kam voriges Jahr. Ja. Genau. Vor Oktober. Hm. Haben denn da gleich alle zugestimmt oder wurde das doch kontrovers in den Lokalzeitungen diskutiert zum Beispiel oder in den Vereinen halt, in den Karnevalsgruppierungen? Nee, überhaupt nicht eigentlich. Also der Verein, dem wurde der Vorschlag gemacht, ohne dass der Verein uns gekannt hatte. Mhm. Also wir kennen nur eine Person aus dem Verein oder kannten damals nur eine Person aus dem Verein. Der hat gesagt, passt mal auf, wir haben ein Prinzenpaar, es sind aber zwei Prinzen. Mhm. Und erst wurde ein bisschen gestutzt und danach wurde die ganze Geschichte mit Applaus aufgenommen. Sämtliche Mitglieder des Vereins waren dafür. Das heißt, ihr wart gar nicht vorher in diesem Verein? Nein, nicht. Das ist ja völlig verrückt. Ja, das gäbe es, glaube ich, hier nie in Köln, oder? Wir mussten auf nichts zahlen. Es ist ja zum Beispiel gerade im Rheinland doch so, wenn man in Karnevalsverein groß rauskommen will sozusagen, so, ja, dass wir auch spenden. Ja, ja, ja, klar, das ist natürlich. Gib mir doch mal Prinz Thomas, der sitzt neben dir. Ne? Gib ich dir mal. Ja. Ja, hallo Domian. Prinz Thomas, wie sagt man denn, eure Hoheit oder euer Gnaden? Wie? Ganz normal Prinzen. Ganz normal Prinz, ja, also genau. Prinz Thomas. Ja. Geht ihr denn jetzt so auf den Veranstaltungen auch offen schwul miteinander um? Natürlich, wir gehen auch Händchen halten, wenn unser Einmarsch kommt, Händchen halten, gehen wir dann in den Saal rein. Wir haben sogar Edschleifen an unserem Gewand dran und alles. Und die Leute nehmen es wirklich hin? Ja, die Leute nehmen es so einfach so hin. Ist ja schon eine tolle Sache, ne? Also hätte ich gar nicht so gedacht jetzt. An der Anfangszeit war es ein bisschen schwierig für die Leute, aber jetzt haben sie es mittlerweile akzeptiert. Also wir sollten dann ja doch vielleicht mal irgendwie eine große Verbindung schaffen zu Köln. Ihr wisst ja, dass es die große rosa Sitzung in Köln gibt, den Schulkarneval. Ich muss eins dazu sagen, wir waren heute eingeladen bei der Neujahrsempfang in der Deutschen Elbhilfe in Berlin. Ja. Und da haben wir schon einige Kontakte geknüpft. Wir hoffen ja, dass es klappt. Also ihr müsst nach Köln kommen und ihr müsst euch hier in der rosa Sitzung feiern lassen. Ja, wir würden uns ja wünschen, dass wir da hinkommen. Also hoffentlich hören uns jetzt die Leute da in Köln, dass sie uns dann einladen. Ich glaube, dass jetzt sehr viele von denen, die da was zu sagen haben, zuschauen oder zuhören und das auch als gute Idee sehen und auffassen. Bin ich ganz sicher. Wie sieht denn euer Karneval aus? Wie viele Auftritte habt ihr zum Beispiel? Jetzt im Moment, in der also heißen Phase jetzt schon. Wir hatten jetzt am 12.11. letztes Jahr schon unseren ersten großen Auftritt. Mhm. Und jetzt geht ja die große Saison wieder los. Also morgen haben wir unseren nächsten großen Auftritt mit einem ganzen Verein von Wittenberg, wo die eingeladen wurden. Mhm. Das ist alles ausverkauft mit 500 Mann. Mhm. Und dann geht es so weiter mit Behindertenwerk von Wittenberg, und Kinderkarneval und für Alleinstehende und dann noch einen großen Festumzug in Köthen, der größte übrigens in Sachsen-Anhalt, wo wir auf einem riesengroßen LKW mitfahren. Aha. Und da werden nicht nur Kamelle geschmissen, sondern auch Kondome. Ja, das ist richtig so. Ich bin ganz erstaunt, nicht darüber, dass ihr nun ein schwules Prinzenpaar seid und da so akzeptiert werdet, was ja sehr zu begrüßen ist, aber dass dort auch so richtig heftig Karneval gefeiert wird. Wusste ich nicht. Na doch, na, das ist früher in war es im Mädchen nicht so groß, aber seitdem wir jetzt das schwule Prinzenpaar sind in Wittenberg. Ticken natürlich alle aus. Natürlich die Mädchen auf uns drauf ist, das sagt, ah, das hier habt ihr noch nie, müssen wir gleich mal alles. Ja, wie reagieren denn die Frauen darauf? Also die Frauen haben ganz normal reagiert. Also die Frauen sind eigentlich immer die sind eigentlich offener als die Männer. Ja, die Jungs haben da vielleicht ein bisschen Berührungsängste. Sag mal, wie war denn das früher zu DDR-Zeiten? Sofern ihr euch daran erinnern könnt, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Also ich wäre jetzt am Donnerstag 27, mein Freund 28. Na gut, aber ihr wisst es ja. Durfte da auch Karneval so gefeiert werden wie jetzt? Also ich komme ja aus der früheren DDR, mein Freund kommt ja aus Bayern. Ah ja. Also der kommt ja aus Bayern. Also ich habe damals zu DDR-Zeiten also so einen Großkarneval nicht mitgekriegt, ehrlich sagen. Ich habe mich auch dafür nicht interessiert. Also seitdem ich auch jetzt im Karneval kennengelernt habe und dass es mir so viel Spaß macht, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Gibt es denn auch so eine schwule, man sagt ja dieses blöde Wort Community, also eine schwule Gruppierung in Sachsen-Anhalt, die euch da auch kräftig noch unterstützt? Oder geht das so alles in Gemisch auf? Nö, eigentlich nicht. In der Allgemeinheit auf? In Gemisch auf. Also wunderbar. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich bin doch froh, dass wir endlich mal durchgekommen sind. Ja, und ich hoffe, dass wir euch mal beklatschen können hier in Köln. Ja, hoffen wir auch. Also wenn sich da irgendetwas tut, möchte ich ganz schnell informiert werden, von wem auch immer. Na klar, werden wir machen. Also wie war der Spruch nochmal? Luvi Hellau. Luvi Hellau, nach Sachsen-Anhalt. Ja, okay. Bye bye, tschüss. Luvi Hellau, das ist doch auch schön. Sven, 23 Jahre, guten Morgen. Hallo Sven. Ja, hallo. Ja, Sven verschlägt die Sprache. Ja, ich hatte vor 2 Jahren ungefähr angerufen. Vor 2 Jahren? Ja, da hatte ich dich um Rat gefragt, was ich machen soll. Meine Freundin war 14, ich war 21. So, nun mittlerweile hat mich mein Vater enterbt. Und deine Freundin war 14? 14, ja. 14, du warst 21. Genau. Ja. So, und mein Vater hat mich jetzt enterbt, weil er mit der Beziehung nicht einverstanden war. Weil wir eben zu jung sind, also sie zu jung ist. Und, also ihr seid immer noch zusammen? Wir sind immer noch zusammen, ja. Du bist ja 16 mittlerweile. Nee, ich bin jetzt 23. Nein, sie ist 16 mittlerweile. Sie ist 16, ja, und ich bin 23. So, mittlerweile haben wir auch einen 10 Monate alten Sohn. Und mein Vater weiß bis heute noch nicht, dass er Opa geworden ist. Und du weißt, ob das richtig ist, dass wir ihm das gar nicht erzählen, oder? Also, erzähl das doch mal ein bisschen genauer. Er hat, du sagst, enterbt. Ja, ne, er hat mir einen Brief geschrieben, dass ich aus dem Testament rausgestrichen bin, dass er mit mir keinen Kontakt mehr haben möchte. Weil eben ich mit ihr zusammengeblieben bin, obwohl er gesagt hat, ich soll Schluss machen und alles. Ich bin trotzdem mit ihr zusammengeblieben. Geht es denn da um große Summen? Ist dein Vater, deine Familie sehr reich, sehr wohlhabend? Nee, eigentlich gar nicht. Und er hat das dann wirklich strikt durchgehalten bis heute, dass er sich auch nie mehr bei euch gemeldet hat? Nee, hat er auch nicht mehr. Wie lange ist das jetzt her? Hat er sich damals direkt so geäußert? Also 2 Jahre jetzt quasi. Ja, er hat einen Brief geschrieben. Er hat gesagt, ich bin enterbt. Also keinen Kontakt mehr seit knapp 2 Jahren, kann man sagen. Genau. Und die Mutter, wie reagiert die? Was sagt die? Also meine Mutter, die freut sich über ihr Enkel. Also die steht für uns, sie hilft. Die weiß Bescheid. Leben denn deine Eltern nicht mehr zusammen? Nee, die nicht mehr zusammen. Haben die denn Kontakt untereinander? Nee, auch nicht. Auch nicht. So, jetzt plagt dich die Frage, ob es richtig ist, dass der Vater es nicht weiß. Richtig. Einerseits könnte man jetzt denken, es geschieht ihm recht, wenn er sich so seinem Sohn gegenüber verhält und den Sohn verstößt, weil der Sohn etwas Unkonventionelles macht. Eigentlich müsste man dann als Vater zu seinem Sohn stehen, auch wenn man anderer Auffassung ist oder mit ihm zumindest beraten sollte man, was zu tun ist. Andererseits denke ich mir, ihr würdet euch auch keinen abbrechen, wenn ihr es ihm einfach schreiben würdet, ne? Und vielleicht... Ja, klar. Es ist aber, sag ich mal, eine große Überwindung dann, ne? Hast du denn richtig Zorn auf deinen Vater? Ja. Irgendwie schon, weil er war mit meiner Mutter 20 Jahre auseinander, vom Alter her. Und ach, das auch? Das auch noch? Ja, ja. Und bei uns regt er sich auf wegen 7 Jahre. Also er war der Ältere? Ist der Ältere. Ist 66. Was meint denn deine Mutter, wie du dich verhalten sollst? Die weiß davon gar nichts. Also sie weiß zwar schon, dass wir keinen Kontakt mehr haben und dass er mich praktisch anfänglich enterbt hat, aber sie sagt, muss ich selber wissen. Oder sie mischt sich da nicht ein. Ja, also er hat keinen klaren Rat gegeben. Nee, richtig. glaube ich. Was ist denn, was löst denn das für ein Gefühl in dir aus, wenn du denkst, wenn du dir das vorstellst, ich schreibe dem das mal und reiche ihm vielleicht die Hand? Ne? Man könnte jetzt so sagen, du bist der Souveräne. Du bist zwar der Jüngere, aber du bist der Souveräne und sagst, pass auf, ich finde nicht gut, Papa, was du da gemacht hast. Es hat mir sehr wehgetan, du hast mich sehr verletzt, aber ich schreibe dir, dass du Großvater geworden bist und von unserer Seite, von meiner Seite aus, würde ich mich über einen Kontakt freuen. Und wenn er dann wieder dicht macht, ja, dann ist es halt so. Mhm. Wenn du das irgendwie schaffst innerlich, wäre es sicher sehr gut. Na ja, klar. Das würde zumindest Größe von deiner Seite schon zeigen, wenn er schon die Größe nicht hat, sich um seinen Sohn zu kümmern. Gut. Wenn es geht, mach es. Ich glaube, das ist gut. Na klar. Sven, schönen Gruß an die Freundin, an die Frau und naja, der Kleine ist ja noch. Der Kleine? Der Kleine. Der Kleine ist der, ja noch. Das sind 10 Monate. Naja, dann grüß ihn auch. Na klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich Frank und Frank ist 22 Jahre alt. Hallo? Also, wo soll ich jetzt anfangen? Mein Thema ist eigentlich Kampfhunde. Ja, Frank, hallo. Erstmal guten Morgen. Okay, guten Morgen. Ja. Dein Thema ist Kampfhunde. Ja. Warum? Ja, ganz einfach. Ich besitze einen Kampfhund oder ich und meine Freundin besitzen einen genannten Kampfhund. Einen sogenannten Kampfhund. Das ist immer so ein komischer Begriff, ne? Wo ja, in meiner Augen, es gibt keinen Kampfhund. Es kommt auf die Erziehung raus. Was ist denn das für ein Hund? Ein Bullterrier. Ein Bullterrier, mhm. Dann, die werden auch genannt als Schweinehund. Schweinehund? Ja, so werden die auch genannt, weil die so aussehen wie ein Schwein. Ach so, mhm. Und ich komme aus Berlin und es war vor kurzem mal in Berlin hat ein Kampfhund angefallen, jemand, ein Pitbull, aber die zeigen da andere Hunderassen. Was? Die zahlen da andere Hunde? Nein, die zeigen da andere Hunderassen. Wie, die zeigen da andere Hunde? Ja, also wenn ein Pitbull zugebissen haben, zeigen die ein Bullterrier. Wer zeigt das? Ja, also die Nachrichten, also die Medien. Also in diesem einen Fall jetzt, oder was? Nein, ich meine allgemein. Du willst also unterstellen, dass die Zeitungsleute, Kollegen keine Ahnung von Hunde haben? Nein, und das will ich nicht unterstellen. Ich will nur eigentlich darauf mal hinweisen, dass Kampfhunde eigentlich keine Kampfhunde sind. Es kommt auf die Erziehung drauf an und wo, wer die Hunde besitzt. Mhm. Und dass wenn man eine Hunderasse reinschreibt, kann man auch das passende Foto. Denn in die Zeitung oder... Das sollte man dann machen, ja. Nicht, dass da Kampfhund steht und ein kleiner Pudel abgebildet wird. Genau. Ne? Sowas kann ja dann vielleicht auch schon mal vorkommen. Also eigentlich nicht. Nein, das sollte nicht vorkommen. Nee, ich meine, eigentlich sowas kommt nicht vor. Nein, natürlich nicht. Das war wenn ein Bullterrier zubeißt, dann zeigen die da einen Pitbull, obwohl ja. Pitbull... Also du ergreifst die Partei für diese sogenannten Kampfhunde, ja. Die keine Kampfhunde sind, deiner Auffassung nach. Ja. Die im Prinzip auch liebe Tiere sind. Ja, okay. Die nur ab und zu mal kräftig zubeißen und Kinder tot töten, ne? Aber da machen andere Hunde auch. Weil wenn ich so überlege, jetzt Beispiel Schäferhund, die beißen auch. Okay, die beißen nicht so doll zu, aber... Naja, da gibt es auch schlimme Geschichten mit Schäferhunden. Ja, aber wenn ich so jetzt überlege, bis ein genannter Kampfhund zubeißt, das vergeht ja eine Ewigkeit, weil die Schwelle höher ist als bei einem Schäferhund. Nun gibt es ja im Moment, alle Orten wird diskutiert, einige Kommunen haben es sogar schon durchgesetzt, dass diese sogenannten Kampfhunde, da gibt es ja eine klare Liste, glaube ich, welche Rassen dazu zählen, dass die Besitzer extrem hohe Steuern zahlen sollen. Was denkst du denn dazu? Ja. Eigentlich brauche ich dich wahrscheinlich das gar nicht zu fragen, aber sag trotzdem deine Meinung mal. Sagen wir so, wenn die Hundesteuer richtig eingesetzt wird, dann habe ich vielleicht nichts dagegen, aber man kann auch andere Sachen Beispiel einführen. Beispiel, wenn man einen Hund kauft, dass man das gleich anmelden muss und bei eine Art Führungszeugnis haben muss, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist Stichwort Hundeführerschein, ne? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Aber wie wäre es denn, wenn man diesen eher gefährlichen Hunden, egal wie man sie nennt, wenn die generell das Maulkorb wenn die generell einen Maulkorb tragen müssen. Ja, dann ist die Frage, was ist ein gefährlicher Hund? Ich kann einen Dackel zum Kampfhund aus... Naja, also ein Dackel kann keinen umbringen. Kommt ganz drauf an. Naja, da muss man schon sehr, sehr... Ist genauso, ich weiß ja nicht, ob du eine französische Bulldogge kennst. Die können bis 2,5 Meter hochspringen. Und Bulldoggen waren früher Bullenbeiß, also jetzt Rinder... Also was würdest du denn jetzt als Insider, als Kenner dieser Szenerie vorschlagen, wie könnte man alles sicherer gestalten? Ja, Beispiel, dass man wenn man sich einen genannten Kampfhund kauft, mhm. dass man beispielsweise sich irgendwo anmelden muss und dass man ist ja genauso bei den Reptilien, mhm. dass einer kommt, überrascht und überprüft es. Mhm. Also schon, aber es sollte auf jeden Fall deiner Auffassung nach auch irgendwie was geschehen und es sollte ein bisschen strenger alles gehandhabt werden. Ja, ein bisschen strenger, das ja okay. Schon. Mhm. Aber mit der Hundesteuer, also ich kenne viele Leute, die Hunde besitzen und zahlen überhaupt keine Steuer. Mhm. Okay, eine Meinungsäußerung von Frank aus Berlin, ne? Mhm. Zum Thema Hunde. Sagen wir einfach Hunde, ne? Ja. Das ist neutraler. Danke für den Anruf, alles Gute. Ich wollte gerne ein Autogramm haben. Ja, kriegst du. Leg mal schnell auf, dann rufen wir dich nochmal an, wegen der Adresse. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir noch einen Gernot. Gernot ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, wenn du mir. Gernot. Ja. Jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Um was geht's? Ja, es geht darum, wegen Diebstahl. Ja. Also ich hab das an mir, ich kann Geld im Portemonnaie haben und ich gehe im Laden rein, mir gefällt was, dann stecke ich es einfach ein. Das heißt, du klaust? Ja. Mhm. Kleinere Sachen? Ja, kleinere Sachen geht es halt rum. Es geht manchmal um Türspion oder Autoradio oder eine Kassette. Naja, Autoradio ist ja schon ein bisschen größer. Ja, oder ein Videofilm. Solche Sachen, die gefallen mir dann, die sehe ich dann, die gefällt mir, dann stecke ich es einfach ein. Wo also, Geld, eine Sucht, Kleptomanie. Ja, und wo ich das Geld bei mir im Portemonnaie habe. Mhm. Bist du erwischt worden könnte. Schon? Bist du schon erwischt worden? Ja, schon öfters. Ich habe auch schon in Haft gesessen, mhm. mehrmals. Mhm. Und das hat dich nicht davon abgehalten, da irgendetwas an dir zu unternehmen oder dich am Riemen zu reißen? Ich habe was unternommen. Ich habe versucht, mit einem Psychologen zu sprechen. Mhm. Darüber, wegen Therapieplatz, mhm. weil ich möchte es selber von mir weg haben. Mhm. Nur, weil ich noch ein offenes Verfahren am Laufen. Im Moment. Im Moment. Mhm. Und da sind zwei Gutachter sind da bestellt mhm. und ich kriege keinen Therapieplatz. Mhm. Und aber auf jeden Fall bist du willens, dass da etwas passiert bei dir. Ja. Und dass sich da was verändert. Was denkst du denn, für wie viel hast du schon Sachen mitgehen lassen? Ja, also ist von Kindheit auf an. Ich bin im Heim groß geworden. Das geht von deiner Kindheit an. Ja. So lange läuft das schon. Ja. Also ist da eine Riesensumme wahrscheinlich zusammengekommen. Ja. Und immer kleine Kleinigkeiten. Immer Kleinigkeiten. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit arbeitslos. Mhm. Ich bin nur als normaler Hilfsarbeiter. Ne? Aber das hat dir sicher doch immer wieder auch dein Leben sehr kaputt gemacht, ne? Wenn du sogar Verfahren am Hals hattest und inhaftiert warst. Im Moment lässt das auf sich warten, die Therapie, der Therapeut. Ja. Mhm. Wie lange hast du schon mal gesessen deshalb? Also ich habe insgesamt gesessen, also einmal waren es 8 Monate, dann waren es 7 Monate und die letzte war jetzt 9 Monate. Mhm. Also das ist ja schon starker Tobak, ne? Ja, ich war ja auch im Heim gewesen, früher als Kind und in der Erziehungsanstalt. Ja, ja, das entschuldigt das ja aber alles nicht, ne? Also es gibt viele, die im Heim waren und trotzdem nicht klauen. Ja. Ich hoffe sehr für dich, Gernot, dass das mit dieser psychologischen Betreuung jetzt bald in die Gänge kommt. Ja. Du hast schon viel zu lange im Knast gesessen, ne? Ja. Alles Gute. Ja. War jetzt ein bisschen kurz, aber bleib so dabei bei diesem Vorhaben, ne? Dass du dich selbst da therapieren lassen möchtest. Und alles. Ich hätte noch gerne ein Autogramm. Christo, leg mal kurz auf. Ja. Und wir rufen dich nochmal an. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, bei den Leuten im Hintergrund, bei Thomas Reintke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Hans-Jürgen Wilde, Axel Rottländer, Markus Tillmanns, Henning Kaiser, Peter Ofsianowski. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ein Unglück hat mein Leben verändert. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ich stehe vor einer großen Entscheidung. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ein recht schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bye, bye.